ist die allerseligste Jungfrau Maria Mutter Gottes. Das hat den Konzil schon viel früher behandelt, Ephesus, 431, glaube ich. Ja, 431. Ja, die allerseligste Jungfrau Maria ist Mutter Gottes, weil sie die Mutter Jesu Christi ist, der wahrer Gott ist. Ja, ein bisschen logisch denken, mitdenken, die Kirche das sieht und erklärt. Ja, sie hat den Sohn Gottes gemäß seiner menschlichen Natur empfangen und hervorgebracht, wunderbarerweise geboren. Und nachdem die Person Jesu Christi göttliche Person ist, keine menschliche Persönlichkeit besitzt, keine menschliche Person ist, obwohl eine menschliche Natur hat, muss sie auch wahrhaft Mutter Gottes, kann und muss sie auch wahrhaft Mutter Gottes, Gottesgebärerin, wie wir im Deutschen sagen, Theotokos im Griechischen, wie das Konzil sagt, wie die Kirche lehrt, genannt werden. Sie hat wahrhaft Gott in seiner menschlichen Natur, den Mensch gewordenen Gott, geboren. Ja. Das ist also nicht nur Christus Gebärerin, das wollten eben dann die Monophysiten so umschiffen, ja, sie hat Christus geboren, also die menschliche Seite des menschgewordenen Gottes, aber sie haben gelehrt, dass man nicht sie Gottes Mutter, Gottes Gebärerin nennen dürfe. Das hat das Konzil von Ephesus damals klargestellt. Erste Hälfte vom 5. Jahrhundert. Das dritte allgemeine Konzil.